Sag, wohin willst du denn gehen mit allen deinen Fragen? Wohin, sag mir wohin, wohin? Wohin willst du denn gehen mit deiner Last? Alleine musst du sie tragen. Weißt du wohin, weißt du wohin, wohin? Nicht stille stehen, Jesus ist hier. Er möchte mit dir gehen, spricht jetzt zu dir. Tu den Schritt hin zu ihm, sage doch ja, gehe mit. Dann wirst du selber sehen, Jesus allein ist der Weg. Sag, warum betrübst du dich mit tausend kleinen Dingen? Warum, sag mir warum, warum fehlt dir der Mut, jetzt umzukehren und Jesus heute zu begegnen? Sag mir warum, sag mir warum, warum, oh sag mir warum. Bist du nicht stille stehen, Jesus ist hier, er möchte mit dir gehen, sprich jetzt zu dir, du den Schritt hin zu ihm, sage doch ja, gehe mit, dann wirst du selber sehen, wie wunderbar.